Bitişen. Ja. Schönen guten Tag. Ich heiße Mustafa Çelik und ich bin hier auf der Station als Assistenzarzt tätig und würde gerne mit Ihnen das Anamnesegespräch durchführen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, natürlich. Okay. Kurz zum Ablauf. Ich werde Ihnen zuerst ein paar allgemeine Fragen stellen und danach werden wir über Ihre aktuellen Beschwerden sprechen. Bitte Das ist geben Sie okay. Okay, bitte Ja. geben Sie mir Bescheid oder fragen Sie nach, wenn Sie etwas nicht verstehen. Gut. Okay, ja, los geht's. Wie heißen Sie? Ich heiße Andreas Scholten. Andreas Scholten. Ten. Ja, können Sie bitte Ihre Vornamen und Nachnamen buchstabieren, ja? Ein Ja, bisschen der langsam. Vorname ist An. Andreas. Ja. I wie Emil, Andre I wie E wie Emil. Emil, A wie Ja, Anton, S okay. wie was auch Okay. immer. Andreas. Und dann Scholten, SCHOLTEN. Ja. Ja, okay, wunderbar. Wie alt sind Sie, Herr Scholten? Ich bin 33 Jahre. Okay, und wann sind Sie genau geboren? Am 18.05.1990. Okay. Wie groß sind Sie? Ich bin 1,86 Meter. 1,86 Meter. Okay. Und wie viel wiegen Sie? 98 Kilo. 98. 98, ja, fast 100. Okay, ja. Ja. 98 klingt besser. Ja, okay. Ja, ich habe immer Probleme mit deutscher Nummer, deswegen ich kontrolliere die Nummer. Ja, okay. Ja, was kann ich für Sie tun? Ja, ich habe solche ganz extremen Kopfschmerzen auf der linken Seite und Mhm. das strahlt also bis in die Schulter rein, bis in den Arm. Und ich habe so das Gefühl, das geht so am Hinterkopf hoch. Und mir ist wirklich, also ich fühle mich jetzt so schlecht, dass mir schlecht ist und ich kann nicht mehr schlafen. Und Wegen ja, also Schmerzen können wegen wegen der Schmerzen, Schmerzen, ja, ja. okay. Okay. Seit wann haben Sie diese Kopfschmerzen? Ja, das hat vor 4 Tagen angefangen. Dann habe ich gedacht, naja, gut, es geht dann wieder weg. Aber das wird immer schlimmer. Und inzwischen habe ich das Gefühl, ich kann mich überhaupt nicht mehr bewegen. Ich war Okay. jetzt heute auch dann nicht bei der Arbeit, weil ich das Gefühl habe, ich kann überhaupt gar nicht an meinem Arbeitsplatz sitzen. Und also wenn ich aufstehen muss oder wenn ich mich zu einer anderen Seite drehen muss, ist das alles extrem schmerzhaft. Okay, verstehe. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Okay. Können Sie mir beschreiben, die Schmerzen? Ja, sind die Schmerzen eher dumpf oder Das real? brennt. Das brennt richtig im Kopf und so ein ziehendes Gefühl. Sind die Schmerzen dauerhaft da oder treten Ja, sie hin und ja. wieder auf? Nee, die hören nicht auf. Und also wenn ich ganz still liege, dann dröhnt nur der Kopf. Aber wenn ich versuche aufzustehen oder so, dann merke ich das extrem, dass es eben so ausstrahlt. Ja. Wie stark sind Ihre Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10? Hier 1 entspricht sehr leichten Schmerzen und 10 sehr starken Schmerzen. Ja, also ich würde schon über der Hälfte sagen, also bei 6 Hälfte. würde ich sagen. Okay. Schmerzen weg, okay. Gibt es bestimmte Auslöser für die Schmerzen? Haben Sie bemerkt? Vielleicht. Das hat ja langsam angefangen. Ich weiß nicht, was es ist. Ich habe überlegt, ich Zum sitze Beispiel natürlich den Essen, ganzen. Bewegung, Essen kann ein guter Auslöser sein, Nein, vielleicht. also beim Essen habe ich nichts bemerkt. Ich wüsste nicht, dass ich irgendwas Besonderes gegessen habe. Und ja, Kein, ja. also belasten kann ich mich jetzt überhaupt gar nicht. Ich kann ja kaum mich rühren, ja. Und ja, ich arbeite natürlich viel am Computer und vielleicht habe ich da irgendwie eine schlechte Haltung aber ich habe jetzt auch das Gefühl, ich kann nicht mal vernünftig auf dem Bildschirm was sehen, ne? Das kann sein, ja. Verstehe, okay. Und gibt es etwas oder haben Sie bemerkt etwas, das die Schmerzen verschlechtert oder verbessert? Ja, ich habe mir mal so ein Wärmekissen auf den linken Nacken, Schulter gelegt. Da hatte ich das Gefühl, dass es ein bisschen besser wird. Aber eigentlich Wärmekissen das funktioniert, Schwierigste okay. ist im Bett liegen und dann die Lageposition, also die Position zu verändern. Wenn man dann aufstehen will und nur mal nach dem Wecker gucken oder so, hat man das Gefühl, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Okay. Haben Sie irgendwelche Medikamente dagegen Ich habe eingenommen? versucht, paar Tage mit Ibuprofen, aber das hat gar nichts verändert. Okay. Ibuprofen funktioniert nicht. Okay. Okay. Und Sie haben gesagt, im Laufe der Zeit die Schmerzen sich die Schmerzen haben sich verschlechtert, ja? Sie haben Ja, ist gesagt, ja. richtig. Seit 4 Tagen Sie haben Schmerzen. Okay. Hatten Sie einen Unfall oder eine Verletzung? Nein, überhaupt nicht. Okay. Ich muss mir Notizen machen, deswegen ein bisschen Ja, alles brauche gut. ich Zeit, okay. Keinen Unfall, keine Verletzung. Hatten Sie schon einmal solche Beschwerden Ja, ich habe in der natürlich schon mal Vergangenheit? Kopfschmerzen gehabt, aber dass das so tagelang ist und dass das so heftig ist, da kann ich mich nicht erinnern. Okay, solche nicht, Sie haben keinen, okay. Sind Sie schon mal bei der Arzt gewesen, bei dem Arzt gewesen, Nee, jetzt solche mit diesen Beschwerden? Schmerzen bin ich noch nicht beim Arzt gewesen, nein. Okay. Ja, okay. Haben Sie Schüttelfrost oder Nachtschweiß oder kalten Schweiß? Nein, nein, Okay. schwitzen tue ich nicht, nee. Und Fieber, also ich fühle mich auch nicht fiebrig oder so. Müssten Sie sich übergeben oder haben Sie Übelkeit? Ja, schlecht ist mir ich habe so das Gefühl, ich kann jetzt zurzeit ganz schlecht nur essen. Ich habe überhaupt gar keinen Appetit. Okay. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen? Eigentlich nicht. Okay. Leiden Sie unter Durchfall oder Verstopfung? Nein, meine Verdauung ist eigentlich ganz normal. Okay, das ist gut. Sie haben keinen Appetit, okay. Haben Sie in der letzten Zeit ab- oder zugenommen? Nee, abnehmen wäre ja ganz praktisch gewesen, aber nee, mein Gewicht ist ja nicht immer gleich. Okay. Haben Sie Taubheitsgefühl oder Lähmung in irgendwelcher Körperregion? Das ist wichtig für Kopfschmerzen, deswegen habe ich gefragt. Ja, was mir aufgefallen ist, dass meine linke Hand, dass die so ein bisschen zittert. Aber eine Lähmung würde ich das habe ich nicht. Nee, und kribbeln tut es da auch nicht. Aber ich kann die so ein bisschen schlechter kontrollieren. War Ihnen schwindelig oder schwarz von den Augen? Nee, schwarz vor Augen war mir nicht und schwindelig war mir auch nicht, nein. Gut, sehr gut. Haben Sie Ihr Bewusstsein verloren? Nein, nein, nein. Okay. Okay, das ja. Leiden Sie an irgendwelche chronische Erkrankungen? Ich meine Zuckerkrankheit oder Bluthochdruck. Nein, das Einzige, was ich habe, ja, ich habe ein bisschen viel Stress bei der Arbeit. Ich habe seit 6 Jahren schon einen, na nee, so lange ist das noch nicht. Ja, seit so 4, 5 Jahren habe ich einen Tinnitus, hat man festgestellt. Seit 5 Jahren Tinnitus. Okay, würden Sie schon einmal operiert? Ja, als Kind habe ich mal einen Unterarmbruch gehabt und da hatte ich einen Fahrradunfall und das ist operativ versorgt worden. Das ist aber eigentlich gut verheilt. Ja, wie alt waren Sie damals? Oh, da bin ich gerade zur Schule Waren. gewesen. Also ich war so 7 oder 8, weiß es nicht genau. Okay. Okay. Sind Sie vollständig geimpft? Gegen Corona bin ich geimpft, ja. Okay. Okay, ja. Nehmen Sie irgendwelche Medikamente ein? Das kann Nein, also wie gelegentlich gesagt, sein. jetzt habe ich ja Ibuprofen mal probiert, aber das hat nicht geholfen. Okay. Sonst regelmäßig nehme ich Ja, überhaupt nichts regelmäßig. ein, nein. Okay. Das ist gut. Haben Sie Allergien? Ja, ich habe eine Pollenallergie. Wie äußert sich? Also ja, die äußert sich eben mit Schnupfen und laufender Nase und tränenden Augen und so. Und wenn das ganz schlimm ist, dann muss ich halt mal so Nasenspray benutzen oder so. Okay. Aber Ja. sonst nehme ich keine Medikamente an. Okay, haben Sie Unverträglichkeiten? Ja, diese Pollenallergie habe ich halt, ne? Ja. Okay. Okay, ja. Herr Scholten, rauchen Sie? Ja, also rauchen kann man das eigentlich nicht nennen. Ich bin eigentlich nur so ein Mitläuferraucher. Ich rauche so Ja. 5 Zigaretten am Tag. Also so mit den Okay. Kollegen zusammen mal in der Arbeitspause oder auch wenn man abends mal eingeladen ist, wenn alle rausgehen auf den Balkon, Ja. dann rauche ich halt eine mit, aber ich rauche jetzt nicht wirklich viel. Okay, das bedeutet, Sie kaufen keine Zigarettenpackung, ja? Sie rauchen mit Ja, doch, Freunden. manchmal doch, manchmal kaufe ich schon auch welche, ja. Okay, seit wann rauchen Sie? Zum Beispiel seit Na, 10 Jahren, seit ich fünf Jahren. 21 bin, also 12 Jahre. Okay. Trinken Sie Alkohol? Ja, am Wochenende mal, wenn es irgendwas zu feiern gibt oder ja, wenn man sich einen gemütlichen Abend macht, dann trinke ich schon mal ein Bier oder auch 2 oder 3 Bier. Und ja, je nachdem, wenn man eingeladen ist, auch mal ein Glas Wein oder so. Ja, können wir sagen, 2 oder 3 Bier pro Woche oder täglich dann? Ja, wahrscheinlich trifft das so ungefähr zu, ja. Okay. Diese Frage ist eine Routinefrage. Bitte nehmen Sie nicht persönlich. Haben Sie Erfahrungen mit dem Drogen? Mit Drogen habe ich keine Erfahrung, nein. Okay. Ja. Leben Ihre Eltern noch? Meine Eltern leben noch, ja. Ja. Sind Ihre Eltern gesund? Gibt es eine Ja, also mein Erkrankung? Vater, der hat ein bisschen Herzprobleme. Der hat Herz. vor 2 Jahren so ein Stent in den Herzgefäßen bekommen, aber seitdem geht es ihm eigentlich wieder ganz gut. Und meine Mutter, die ist eigentlich auch ganz fit, die hat vor 4 Jahren ein neues Kniegelenk bekommen. Aber so sonstige Krankheiten hat sie eigentlich nicht. Künstliche Kniegelenk, ja, Ein okay. künstliches Kniegelenk, ja. Das ist gut. Wie alt ist Ihr Vater? Ihr Vater? Mein Vater ist, jetzt muss ich rechnen, der ist 70 und meine Mutter ist 68. 70 Vater, 68. Okay. Junge Menschen, ja, kann man sagen, okay. Naja. Ja, gab es Fälle von Krebs in der Familie? So viel, ich weiß nicht, nein. Haben Sie Geschwister? Eine Schwester habe ich ja. Ja, und ist sie Ist, gesund auch? sie, die ist gesund, ja. Okay. Okay, das ist auch gut. Keine Krankheit, ja. Was machen Sie beruflich, ja? Sie haben Ich. gesagt, Sie haben viel Stress bei der Arbeit, aber. Ja, ich, wissen Sie, ich arbeite beim Einwohneramt der Stadt. Einwohneramt. Okay. Sind Sie Wir haben verheiratet? natürlich sehr viel Publikumsverkehr Ja. und ja, man kämpft mit der Technik und dann immer wieder neue Verordnungen und neue Gesetze und dann muss man ständig sich umstellen. Also wir haben schon viel zu tun. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Und sind Sie verheiratet, Herr Schulte? Nein, ich bin ledig. Ledig, okay. Wohnen Sie allein oder Ich lebe mit ja. meiner Freundin zusammen. Okay. Mit Freunden, okay, das ist gut. Haben Sie Haustiere? Nein, haben wir nicht. Okay. Ja, das war's, ja. Ich möchte eine kurze Zusammenfassung machen, um mögliche Fehler zu vermeiden, Herr Scholten. Sie sind Andreas Scholten und Sie sind 33 Jahre alt. Sie sind 1,86 Meter groß und 98 schwer. Kilo. Ja, Kilo schwer, Kilogramm schwer. Sie haben extrem Kopfschmerzen seit 4 Tagen. Ja. Und diese Schmerzen strahlen in linke Arme aus. In den In linken Arm, ja. den linken Arm. Ja, aus. Und Hinterkopf fühlen Sie sich sehr heftige Schmerzen. Ja. Sie haben beschreibt diese Schmerzen als brennend. Ja. Und sehend, ein bisschen sehend. Okay. Ja, es gibt keine Auslöser. Nur Wärmekisten ein bisschen funktioniert gegen Schmerzen. Das hat ein bisschen Linderung gebracht, ja. Ja. Sie haben Ibuprofen eingenommen, aber es funktioniert nicht. Okay. Keinen Unfall, keine Verletzung und keine neurologischen Symptome. Okay. Ja. Ja, nee, so viel weiß nicht, Okay. Ich nein. erkläre Ihnen, was ich machen soll. Zuerst, ich überprüfe Ihre Atemfrequenz, Herzfrequenz, Körpertemperatur und Blutdruck. Dann ich untersuche Ihre Halsbereich. Nach meiner Meinung, diese Beschwerde würden von Halswirbelsäule verursacht werden. Ah, ja, okay. Aber ich bin mir nicht sicher. Zuerst wir machen notwendige Untersuchungen und dann notwendige Laboruntersuchungen. Und ich nehme Blut ab und eine Röntgenaufnahme machen, Ihre Halsbereich. Wir Sie werden machen machen. eine Röntgenaufnahme vom Hals, okay. Ja, vom Hals. Und Kopfschmerzen kann auch schwierige oder wichtige Probleme vom Gehirn verursacht werden. Aber Ja, nach bloß meiner nicht. Ma yani ich glaube, das ist nicht von ihrer Gehirn verursacht werden, aber wir müssen an Schlimmste denken und wir werden machen vielleicht nach der Untersuchung ich werde mich entscheiden, aber wir werden vielleicht Was ist das für eine Untersuchung? Kranialtomographie machen. Tomographie ist eine bildgebende Verfahren, Ein bildgebendes Verfahren. ein bildgebendes Verfahren für Körper. Für Körper, ja, für körperliche Sehen, ja, das ist bildgebende Verfahren für Gehirn und das ist sehr schnell, aber es gibt Strahlen, deswegen, aber Ja, wir, dann weiß ich ja. doch gar nicht, ob ich das machen will. Lassen Sie uns doch erstmal gucken, ob es vielleicht auch anders geht. Ja, okay. Das machen wir. Haben Kollegen oder Kolleginnen andere Fragen? Sind Ihnen Sprach-, Seh- oder Hörstörungen aufgefallen? Nee, das ist ihm nicht aufgefallen. Welche Hand benutzen Sie auf der Arbeit? Ja, ich arbeite am Computer, da brauche ich beide Hände, aber ich bin eigentlich Rechtshänder. Also die Maus bediene ich rechts, ja. Treiben Sie regelmäßig Sport? Es geht so. Ich spiele manchmal Volleyball, aber ja, vielleicht so zweimal im Monat. Und im Sommer gehe ich auch gerne schwimmen und ich fahre auch viel Fahrrad. Aber dass ich jetzt so richtig ein großer Sportler bin, kann ich nicht sagen. Sie haben gesagt, dass die Schmerzen Kopfbewegung verschlimmert hätten. Ja. Können Sie ein bisschen genauer beschreiben? Ja, ich habe das Gefühl, dass ich den Kopf gar nicht bewegen kann, ja. Dass ich praktisch den ganzen Körper mitnehmen muss, wenn ich zur Seite gucken will, weil das alles zu sehr wehtut, ne? Wenn Sie Kopfbewegung haben, dann welche Schmerzskala einschätzen? Ja, lassen Sie mich überlegen. Ja, dann schießt es wirklich so. Ja, dann wird es vielleicht, sonst habe ich gesagt 6, ne? Dann ist es vielleicht 7 oder 8 oder so, ne? Aber es ist jedenfalls so, dass ich das Gefühl habe, ich kann, das ist alles fest und ich kann den Kopf gar nicht bewegen, ne? Sie haben am Anfang gesagt, linken Seite Kopf, Linke Seite, ja. linken Seite Kopfschmerzen. Im Hals linken Seite auch Ja, Schmerzen. halt, li ja, linke Hals und Hinterkopf und linke Schulter. Dankeschön. Sie haben gesagt, Ibuprofen eingenommen. Welche Dosierung und wie viel mal Oh, ich weiß gar nicht, was steht denn da drauf auf der Packung Ibuprofen. Ich hatte da noch so eine Schachtel liegen. Ich weiß gar nicht, wie viel da drin ist. Kann das sein, 600? Ich habe also zweimal habe ich das probiert, jeweils eine zu nehmen, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass das hilft. Okay. Danke schön. Sie Also haben gesagt, am Anfang kein Unfall. ich habe keinen Unfall gehabt, nein. Ich würde gerne wissen, dass Sie in den letzten Tagen etwas Schweres zum Beispiel aufgehoben haben. Nein, ich hab nichts Schweres gehoben, nein. Nein, ist mir nicht. Nein, also nur normale Gewichte. Ich habe vielleicht meine Sprudelkiste angehoben oder so, aber das mache ich ja häufig. Ne? Sie haben gesagt Tinnitus, eine an unter Ja, Tinnitus. ich hab Probleme mit dem Tinnitus, das stimmt, ja. Einige Seite oder beide Seite? Auf einer Seite, aber auf der rechten Seite. Rechten Seite, nicht linke Seite, rechten Seite. Dagegen haben Sie, sind Sie irgendwelche Arzt Ich besucht? war damals mal beim Arzt, aber der hat gesagt, das ist nicht so ausgeprägt und im Augenblick machen wir nichts dagegen. Okay. Dankeschön, vielen Dank. Das war's. Entschuldigung, leiden Sie unter Morgensteifigkeit im Halsbereich? So an normalen Tagen? Nein. Jetzt ja, aber also das ist ein ganz, ja, nicht Morgensteif, es ist immer das Problem, dass ich das nicht, also jetzt diese Tage. Aber sonst normalerweise habe ich morgens nicht mehr Beschwerden als sonst. Ist Ihnen übel oder mussten Sie sich übergeben? Ja, hat er gefragt und ich habe bestätigt, dass mir schlecht ist, aber übergeben musste ich mich nicht. Okay, vielen Dank. In der letzten Zeit, 2 bis 3 Wochen, haben Sie Erkältung? Sind Sie Erkältung? Ich war nicht erkältet, nein. Können wir Arztgespräch anfangen? Ja, ich glaube. Ich glaube auch. Ja, ich Gut. versuche. Okay. Ja, guten Tag. Guten Tag, Frau Oberarzt. Ich habe heute einen neuen Patienten. Darf ich ihn vorstellen? Ja, aber natürlich, wen haben Sie denn gesehen? Okay. Ich habe einen neuen Patienten. Er heißt Andreas Scholten. Es ist er ist 33 Jahre alt und 1,86 Meter groß und 98 Kilogramm schwer. Okay. Herr Scholten hat sich wegen seit 4 Tagen heftige Schmerzen im Kopf vorgestellt. Die Schmerzen strahlen im linken Arm und In den Hinterkopf. linken Arm. In den linken Arm und Hinterkopf aus. Laut der Patienten liegt die Schmerzintensität bei 8 auf der Schmerzskala. Er hat gegen diese Schmerzen Ibuprofen eingenommen, aber es hat nicht funktioniert. Und nur Wärmekissen ein bisschen verbessert die Schmerzen. Das hat ein bisschen Linderung gebracht. Okay. Ja, ein bisschen ver ja. Und als begleitende Symptome berichtete er nichts, er fühlt sich nicht gut, ein bisschen müdig und schlapp. Und ihre Apathie ist ein bisschen, ja, Inappetenz, Inappetenz, okay, was beschreibt er ja. noch? Und in der linken Hand hat er Zittern. Ah ja, okay. Aber keine neurologische Probleme sonst. Vor Erkrankungen ergab sich, seit 5 Jahren hat er Tinnitus. Und mit 8 Lebensjahr würde er operiert wegen Im achten Unterarm. Lebensjahr. Im achten Im achten Lebensjahr, Lebensjahr oder mit 8 Jahren? ja, mit 8 Jahren würde er operiert wegen Unterarmbrochen. Wegen einer Unterarmfraktur, ne? Ja, Unterarmfraktur. Er nimmt keine Medikamente und er hat Pollenallergie und die Allergie äußert sich als Heuschnupfen, könnte man sagen. Und Er raucht 5 Zigaretten täglich und seit 12 Jahren und 2-3 Bier pro Woche. Er keine Drogen, er benutzt keine Drogen. Also er raucht 5 Zigaretten am Tag und trinkt 2 bis 3 Bier oder 2 Bier in der Woche. Okay. Und ja. Nimmt keine Drogen. Ja, okay. Nimmt keine Drogen. Als Familienanamnese ergab sich, Vater und Mutter ist zurzeit kein Probleme. Vater ist 70 Jahre alt und vor 2 Jahren hat sie eine Stent-Operation bekommen. Hat er eine Stent-Operation bekommen, einen Corona-Stent? Ja, Corona-Stent bekommen und Mutter hat vor 4 Jahren eine künstliches Kniegelenk bekommen. Wie sagen wir dazu? Ja, was? Was sagen wir dazu in der Fachsprache? Ah ja. Ja. Ja. Tep. Ja, ja, total Endoprothese, ja. Ja. Total Endoprothese. Knie total Endoprothese. Sozial anamnestisch ergab sich, er ist ein Beamter in Einwohneramt und besondere Arbeitsstress hat er. Er ist ledig, aber mit ihrer Freundin. Seiner Freundin? Mit seinen Freunden leben. Lebt er zusammen? Ja, lebt er zusammen und ja, das war's, ja. Gut, was ist denn jetzt Ihre Verdachtsdiagnose? Ja, meine Verdachtsdiagnose ist Halswirbelsäule-Syndrom. Was könnte es differenzialdiagnostisch noch sein? Ja, als differenzialdiagnostisch überlege ich Gehirn-Cerebrovaskular Ereignis kann sein. Subarachnoidal Blutung, Hämorrhagie oder epidural oder intradural Hämorrhagie kann sein. Oder dass es stressbedingte Kopfschmerzen auch sein oder wir können Migräne genau. Teilen. Für die Aufklärung sollen wir machen bildgebende Verfahren, zum Beispiel cranial MRT oder was würde man als erstes vielleicht machen? Erstens wir machen, wenn Sie, also welche Bildgebung würde man sofort mit einem MRT anfangen? Nein, zuerst, wir werden Röntgenaufnahme. Eine Röntgenaufnahme. Machen wir erstmal Röntgen. Zwei Ebenen? Zwei Ebenen sollen wir Computertomographie machen, vielleicht. Oder Sie meinen bildgebende Verfahren? Erstmal würde ich sagen, machen wir eine Radiographie oder so, HWS-Aufnahme in zwei Ebenen, oder nicht? Oder macht man dann nur eine Ebene? Ich weiß es nicht. Zwei Ebenen. Ja. Ich glaube, für meine Verdachtsdiagnose zuerst ist Halswirbelsäule. Deswegen wir sollen Röntgenaufnahme machen, um Knochen beurteilen. Ja, genau. Und dann. Aber was würden Sie denn jetzt bei der körperlichen Untersuchung als erstes machen? Ja. Körperliche Untersuchung, ich untersuche die Muskulatur im Halsbereich. Auf alle Fälle. Und dann die körperliche Untersuchung, die allgemeine körperliche Untersuchung, ja, habe ich schon erzählt. Ja, das, genau. Aber im Halswirbelsäule, ich glaube, wir können nicht sehr bestimmte Befund haben. Warum? Hoffe ich. Warum? Viele Befunde gibt es. Ja, da kommt jetzt ein Hinweis gerade rein. dass man natürlich neurologische Untersuchung fehle. Dass, genau, dass, wenn jemand solche Kopfschmerzen hat, dass man eben neurologisch ja. ein paar Tests macht. Ne? Also er sagt ja, er hat keine Ausfälle, aber das müsste man sicherlich testen, Sensibilität in der linken Hand zum Beispiel oder periphere motorische PMDS Untersuchung müssen wir durchführen. Ja, ja, ich meine die Untersuchung von Muskulatursystem können wir nicht viel befunden haben, deswegen natürlich, wir müssen solche Situation neurologische Untersuchung durchführen. Neurologische Untersuchung, ja, genau. Ja, und es kann und auch Gehirntumor sein, ja, oder ein das Kopf, könnte Neoplasie, es auch sein, ja. Neoplasie in der Kopf sein. Ja. Und deswegen, wir müssen neurologische Untersuchung machen. Müssen wir denken, dass der Patient 33 Jahre alt und ja, sehr jung. Ja. Ja, sehr jung. Warum Gehirntumor erstmal müssen wir denken? Ja, das ist nicht erstmal, aber erstmal, ich habe gedacht, Hartzfibel-Säule-Syndrom. Ja, das ist ja auch sehr das zweite Mal. Ja, zweite Mal, dass zum Beispiel ein stressbedingter Kopfschmerzen oder Klüsterschmerzen, es gibt viele verschiedene Kopfschmerzen, genau. Arten. Und dann vielleicht ein Hämorrhagie oder andere Sache können wir denken, aber das ist Schritt für Schritt. Ne? Ja. Wir machen Ausschlussdiagnose, wenn sich eins bestätigt. Ne? Ich bin Kardiologe, deswegen ich kann diese denken. Erstmal Migräne, zweite Mal Myokardinfarktus. Nochmal? Myokardinfarktus. Akutes Koronarsyndrom, weil die Patienten eine Risikofaktor, drei Risikofaktor, einmal männlich, zweimal Familienanamnese, dreimal Zigarette, Raucher. Aber minimaler Raucher, ja. Ja, ja, und keine Sport, nur jeden Tag im Büro arbeitet. Stress. Deswegen 33 Jahre alt und deswegen möchte ich erstmal Differentialdiagnose Migräne, zweite Mal akut Koronarsyndrom denken. Ich würde sagen, Sie denken immer kardiologisch, ne? Ja, aber ich kardiologisch. Und der Patient hat gesagt, keine Sehstörung, keine Ohrstörung, keine Lähmung. Nein, doch, Ohrstörung, Tinnitus. Nicht Ohr, Ohr so ist anderes. Ohr, Tinnitus anderes. Ohr, Sehstörung haben wir sehen. Als HNO-Arzt würde ich sagen, eine junge Patientin haben wir und der hat Tinnitus seit 5 Jahren und er hat gelegentlich Kopfschmerzen, aber seit 4 Tagen eine schwere oder heftige Kopfschmerzen. Deswegen, ich würde machen, in der Türkei zum Beispiel, ich bin HNO-Arzt in der Türkei, zuerst HNO-Untersuchung und wenn es alles gut geklappt ist, alles in Ordnung ist, dann würde ich machen ein MR-Aufnahme. Ja, weil ja, ja. Es könnte aber das ist interessant, wenn Sie jetzt Ihre Diskussion angucken, da sehen Sie, dass wir zwei Fachärzte haben, die einen verschiedenen Ansatz haben. Ja? Ja. Dr. Gündes guckt von der kardiologischen Seite drauf und Sie gucken von der HNO-Seite drauf. Das ist ja eigentlich spannend. Und ich meine, das ist ja auch logisch, dass jeder aus seinem Fachgebiet und aus seinen Erfahrungen spricht. Und sagt, Mensch, da würde ich aber nachgucken und da würde ich nachgucken. Gut, ich denke mal, wir sind ja mit diesem Patienten jetzt relativ weit. Tatsächlich ist es ja ein HWS-Syndrom. Ja. Gott sei Dank hat dieser junge Mann keinen keine subarachnoidale Blutung. Er hat keinen Hirntumor. Er hat auch keinen Infarkt, sondern er hat einfach durch schlechte Körperhaltung, wenig Ausgleichssport, hat er ein HWS-Syndrom. Ne? Und dann muss man das halt entsprechend behandeln. Was wären denn die Therapieoptionen, wenn man tatsächlich landet beim HWS-Syndrom? Ja, Therapie ist, es kommt darauf an, ja. Und zuerst wir machen Analgesie. Wir sollen genau. Analgesie machen. Und dann Physiotherapie nach meiner Meinung funktioniert gut. Und regelmäßig Kontrolle oder eine zum Beispiel Orthopädie-Konsul können wir schreiben. Ja, genau. Also, dass der möglicherweise bessere Körperhaltung, dass er Muskel aufbaut oder so, dass er Physiotherapie bekommt, dass er Krankengymnastik bekommt. Kann man sagen, Lebensverhaltensänderungen, oder? Lebensführung an. Ja, welche Schulung das heißt, eine Schulung empfehlen, der Arzt hat gesagt, Schulung, welche Schulung? Körperhaltungsschulung, oder? Haltungsschulung, ja. Körperhaltung, ja. Lebens. Ja, ich denke, sowas würde man als Optimierung auch des Arbeitsplatzes, sowas wäre auch wichtig. Ne? Dass man sagt, hat der einen Arbeitsplatz, wo er gute Lichtverhältnisse hat, wo er eine gute Sitzposition hat, kann er zwischendurch vielleicht mal stehen. Ne? Mhm. Heutzutage ja auch durchaus im Trend, dass man zwischendurch sich hinstellen kann bei der Arbeit, dass man nicht den ganzen Tag sitzen muss. Solche Sachen könnte man natürlich machen. Und ausgleichende Gymnastik, regelmäßig Sport, klar, ja, natürlich. Ja. Lebensführung ändern, insofern richtig. Gut. Halten Sie mich auf dem Laufenden über Herrn Scholten, ja, was bei Ihren Untersuchungen rausgekommen ist. Das sage ich jetzt als Oberärztin und als Ihre Gesprächspartnerin für die Übung kann ich sagen, ich finde, Sie haben eine sehr schöne Anamnese gemacht. Also präzise, und Sie sind eigentlich auch gleich auf die Sachen eingegangen, die der Patient geschildert hat, und haben das immer wieder aufgenommen, haben entsprechend nachgefragt. Eine Winzigkeit ist mir aufgefallen. Augenblick. Ja, das ist ein gern gemachter Fehler. Wird immer wieder gefragt, haben Sie Erfahrungen mit den Drogen? Nein, wir nehmen da überhaupt gar keinen Artikel. Wir nehmen weder einen bestimmten noch einen unbestimmten Artikel. Wir fragen nur, haben Sie Erfahrungen mit Drogen? Ja, das ist ungefähr so, als wenn Sie im Supermarkt fragen, wo finde ich Reis oder wo finde ich Nudeln? Ja, ja. Das ist der allgemeine Begriff. Nehmen wir keinen Artikel dazu. Dann ist mir aufgefallen, das ist ein kleiner Grammatikfehler, der mir aber echt wehgetan hat. Wie ist denn das Partizip von beschreiben? Ein unregelmäßiges, nicht beschreibt, nein, beschrieben. Ah, Sie beschrieb, haben ja. Beschrieben. Ja, ja. Ja, das war aber eine aber sehr spezielle, beschrieben, spezielle ja. Geschichte. Und zum Schluss haben Sie mir noch den Gefallen getan und sind in jede Falle getappt, die da bereit liegt. Nämlich bei Ihrem Vorgehen, dass Sie gesagt haben, dann ich untersuche. Zuerst wir machen. Ja. Liebe, liebe Leute. Ja, es ist immer dasselbe. Das Verb kommt an die zweite Stelle. Ja. Zuerst, also dann untersuche ich. Zuerst machen wir eine körperliche Untersuchung, was auch immer. Ja, also es klingt einfach viel richtiger und damit können Sie präsentieren, dass Sie sehr gutes Deutsch sprechen. Ja, ja. Gut. Normalerweise, wenn ich schreibe, achte ich darauf, aber wenn ich spreche, es kann ein bisschen schwierig. Ja, aber ich würde schon sagen, dass Sie eigentlich sehr, sehr firm sind in der deutschen Sprache und dass das, was eben nicht hundertprozentig richtig ist, schon so auch unter diese Kategorie fällt, so charmante Abweichung. Ja, also ich denke mal, das steht jedem zu, der kein Muttersprachler ist. Ja. Nur, weil ich das ungefähr jeden Abend, wo wir zusammen sind, sage ich das. Deswegen fand ich das jetzt witzig, dass es auch wieder kam.